Erst an diesem Tag, als er zu ihr sagte, hier könnten wir leben, nicht wahr? Und sie auf dem Rücken lag und die Kiefern vor dem blauen Himmel sich beugen sah, von dem Tag an war ihr klar, dass er nur bei ihr ankommen würde, wenn sie bereit wäre, ihn auf diesem ganz bestimmten Stück Erde, das nicht allzu weit von Berlin entfernt lag, zu erwarten. Und da antwortete die junge Stenotypistin, die am liebsten ihr ganzes Leben lang auf Tournee gewesen wäre, zu ihrer eigenen Überraschung, ja. Es dauerte dann noch ein weiteres halbes Jahr, bis er den Kaufvertrag wirklich aufsetzen und von ihr unterschreiben ließ, damit bei seiner bevorstehenden Scheidung der Grund nicht zur Hälfte an die damals noch mit ihm verheiratete Frau und den gemeinsamen Sohn fiel. Alles insgesamt dauerte erst so lange, wie sie es sich gedacht hatte, und dann noch einmal so lange, dass sie es gerade noch aushielt, und schließlich noch einige Zeit über das Aushalten hinaus. Bei der Unterzeichnung des Kaufvertrages für den Grund am See war sie so erschöpft gewesen, dass sie bei dem Wort Scholle, das ihr zukünftiger Mann für das Stück Land gebrauchte, unwillkürlich an den lange vergangenen Berliner Winter denken musste, in dem sie als Kind heimlich auf die zugefrorene Spree gesprungen war und genau das Stück Eis, auf dem sie gelandet war, durch die Erschütterung abbrach und begann mit der Strömung zu treiben. Das Rutschen und Balancieren, das Frieren in den nass gewordenen Schuhen und schließlich das Greifen nach hingehaltenen Händen, Leitern und Stöcken, besonders aber die Angst, dass sie aus Berlin hinaustreiben könnte, bevor es irgendjemandem gelänge, sie zu retten, hatten sie so erschöpft, dass sie, noch tropfend, in den Armen des Mannes einschlief, der sie zu den Eltern nach Haus trug. Nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages hatte der Architekt sich tatsächlich scheiden lassen, hatte kurze Zeit später sie geheiratet und mit dem Bau des Hauses begonnen. Das Lachen war zu ihr zurückgekehrt, und als wollte ihr Mann dieses Lachen für immer in das Haus einbauen, erfüllte er jeden ihrer ausgefallenen Wünsche. Auf dem Balkongitter vor ihrem Zimmer ließ er ein eisernes Vögelchen anschmieden. Ihren Kleiderschrank verbarg er, versehen mit einem geheimen Mechanismus zum Öffnen, hinter einer doppelten Tür. Für das Telefon gab es neben ihrem Bett ein kleines Fach in der Wand. Das Bettzeug war hinter drei Klappen zu verstauen, die rings um ihr Bett in die Täfelung eingearbeitet und mit rosafarbener Seide bezogen waren. Etliche Fenster im Haus bekamen Scheiben aus buntem Glas. Von den beiden Stühlen am Esstisch trug der eine Stuhl seine, der andere ihre Initialen. Und die Fensterläden im Erdgeschoss ließen sich mit einer im Innern des Hauses verborgenen Kurbel öffnen und schließen. Wenn jemand vorüberspazierte, hatte sie ihren Spaß daran, durch die stille, geisterhafte Bewegung der schwarzen Läden den Fremden zu erschrecken. Wie ein ihr zu Diensten stehender Dämon zauberte er ihr das Haus und sie lachte. Dass für Kinder kein Zimmer vorgesehen war, verstand sich für beide von selbst. Sie arbeitete weiter im Büro ihres Mannes in Berlin, aber an den Wochenenden fuhren sie immer hinaus, und weil ihr Mann bald auch für den oder jenen Nachbarn, der am See bauen wollte, die Häuser entwarf und die Ausführung überwachte, verbrachten sie mehr und mehr Zeit auf der Scholle, wie ihr Mann das Stück Land immer noch nannte, und ihr Freundeskreis wuchs. Beim Krebseessen begann mal er, mal sie mit dem Geschichtenerzählen, und je geübter sie wurden, desto müheloser fiel der eine dem anderen wie zufällig ins Wort, um das Gelächter der Gäste zu steigern, desto sicherer gelangen ihnen die Pointen. »Haben wir euch noch nicht erzählt?« Wie er ihr und wie sie ihn, wie er daraufhin und wie sie, wie er ihr, wie sie sich wunderte, wie sie buchstäblich gedacht habe, das und er dann schließlich, also wirklich, sagt sie und schüttelt, um die Pause zu füllen, die jetzt mit Sicherheit eintritt, nur stumm den Kopf. Ihr Mann setzt hinzu, sie wirft ein, er ergänzt, aber sie muss noch sagen das und er gibt ihr recht. Kurz vor dem Höhepunkt lacht sie selbst schon im Voraus. Dann kommt endlich die Pointe, alles lacht, lacht und lacht. Noch ein Bier, noch ein Glas Wein, gern, für mich bitte nicht, vielleicht ein Glas Wasser. So vertreiben der Architekt und seine Frau an vielen Abenden sich selbst und ihren Gästen die Zeit. Der Frau des Architekten, die seit ihrer Heirat weiß, dass ein Abenteuer eigentlich immer nur darin besteht, sich dem auszusetzen, was einem fremd ist, wirft sich mit der ihr angeborenen Lust an der Bewegung in die Sesshaftigkeit hinein. Und das Grundstück erweist sich dabei, nicht zuletzt aufgrund seiner Lage am Wasser, als ein angemessenes Gehege –